Susanne hat ja gesagt, wir wollen das Kino ja nochmal irgendwie zurückspulen. Das habe ich irgendwie versucht und ich wollte so eine Filmrolle basteln. Irgendwie ist das nicht gelungen. Ich wollte alle Filme des Jahres zusammenpacken, aber 619 in 2 Minuten, das funktioniert irgendwie nicht. Aber es sind 2 kurze Rollen entstanden, über die Männer im Kinojahr 2016 und über die Frauenfiguren. Und fangen wir doch mal mit den Männern an. Es war kein leichtes Jahr für die Jungs. Es singt übrigens gleich Ralph Fiennes und zwar in einer Karaoke-Bar. Yeah, I'm having fun. Lebenslauf. Sie verstehen's noch nicht richtig, stimmt's, Mr. Blake? Sie verstehen's noch nicht. Nein, ich will Sie unbedingt, müssen... Ich will unbedingt wieder arbeiten gehen. But you ain't the only one. Oh ja, dieses Jahr greifen wir voll an. Dieses Jahr sind wir mal dran. Komm, schlag ein. Sweet things that you promised me, babe. Sie sind Chefredakteur des Spotlight-Teams? Ich sehe mich lieber als eine Art Spielertrainer, aber ja. Wenn der Steckbrief sagt, tot oder lebendig, schießen wir anderen dir einfach von irgendeinem Hügel aus in den Rücken und hängen dich tot über den Sattel. Kannst losgehen, Patterson? Ja. Alles okay? Also jetzt, wo du fragst, meine Tochter braucht eine Zahnspange, an meinem Auto ist das Getriebe kaputt, meine Frau will nach Florida, aber ich bin mit den Hypothekengeraten im Verzug, mein Onkel hat aus Indien angerufen, er braucht Geld für die Hochzeit meiner Nichte und ich habe einen merkwürdigen Ausschlag am Rücken. I just can't seem to find my way. I'm Tony. Tony Erdmann. Ein paar ratlose Gesichter. Es waren unterschiedliche Filme, unter anderem auch Patterson von Jim Jarmusch. Also das waren jetzt die Männer. Und jetzt die Frauen, begleitet von Jennifer Jason Leigh und zwar a cappella. Don't laugh at me. I come home in the morning light. My mother says when you're gonna live your life right. Bist du eigentlich ein bisschen glücklich hier? Was meinst du mit Glück? Glück ist ein sehr starkes Wort. Ich meine, ob du mal so ein bisschen zum Leben kommst auch. Oh, girls just wanna have fun. Manchmal habe ich das Gefühl, uns Frauen ab 40 kann man einfach auf den Müll werfen. Wie kannst du sowas sagen? Vor allem du. Das ist die Wahrheit, glaub mir. Kennst du Frauen in meinem Alter, die ihre Männer verlassen? Some boys take a beautiful girl. Ich habe alles wieder ausgepackt. Ich weiß, du hast das nicht verdient, aber stell mir bitte keine Fragen. Ich gehe nicht mit dir nach Portugal. Ich bleibe in Madrid. Was ist los, Julieta? And girls, they wanna have fun. Er hat Blumen auf sein Grab gelegt? Ja, wissen Sie, wer das sein könnte? Nein. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Oh, girls, they wanna have fun. Zuerst müssen wir sicherstellen, dass Sie verstehen, was eine Frage ist. Okay? Dass das hier eine... Bitte um Information ist und eine Antwort erfordert. Just wanna, they just wanna. Warum bediene ich nochmal den ungetesteten Nuklearlaser? Du hast die längsten Arme. Feuer! Oh, wow, wow. Okay, die Frauen hatten Spaß, auch hier im Studio haben sie Spaß. Man kann auch jetzt wieder ein bisschen raten, was für Filme das waren. 3 Filme verrate ich mal, auch hier natürlich wieder Toni Erdmann dabei. Anomalisa am Ende, das war Arrival von Denis Villeneuve, eine weibliche Superheldenfigur. Christoph Gröner, Filmkurator, sind weiterhin im Studio und Anke Lewicke. Eigentlich ist es ja so ein bisschen blöd, so nach Frauen und Männern zu teilen, aber eine Frage muss ich doch dazu stellen. Hatten die Frauen, also die weiblichen Rollen in diesem Jahr mehr Spaß im Kino als die Männer? Christoph, fang du an. Ich hatte gehofft, dass das weitergereicht wird. Allein, weil diese Zusammenfassung schon so synapsensprengend war gerade. Ich habe die ganze Zeit so mein eigenes kleines Ratespiel gemacht. Bin natürlich auch gescheitert. Hatten sie mehr Spaß im Kino? Du kannst auch sagen, die dankbaren Rollen. Wir können auch erstmal weitergehen. Ja, nein. Also Arrival hat mich tatsächlich wahnsinnig begeistert. Diese Hauptrolle für Amy Adams ist tatsächlich ganz wunderbar, weil das ein Science-Fiction-Film ist, der nach US-Modell funktioniert einerseits, aber andererseits ein Film über Verständigung, ganz langsame, ganz zaghafte, tastende, wie es, glaube ich, mir auch nicht sofort ein Beispiel, ein anderes einfällt. Also da hat Hollywood mal wieder eine unterhaltsame Großtat geleistet und Amy Adams, wenn man den Film sieht, das ist ja eine Schleife, in der sie sich befindet in gewisser Weise. Das ist schon, was sie da so an davor und danach mitspielt, das war ganz toll. Und mir fällt auch ein, eine andere Rolle und eine andere Schauspielerin. Ich habe vorher diesen Satz gehört, 1 Kilometer Aura. Diese Aura hat Natalie Portman in Jackie. Der Film ist noch nicht im Kino, hatte aber im Herbst seine Uraufführung. Und also unvergessliche Rollen. Doch, ja, wahrscheinlich sind das, kann man das sagen. Anke. Frauenrollen waren super. Können wir das nicht ganz kurz zusammenfassen, dass es so schön ist, dass diese Frauen ganz häufig ungeschminkt auf die Leinwand gehen dürfen, auch Amy Adams. Ja. Mhm. Und das ist doch das Tolle, dass wir eben nicht mehr nur das Objekt der Begierde auf der Leinwand sind oder die schöne Märchenprinzessin, die den Märchenprinzen sucht, sondern wir können einfach nicht nur bei Almodóvar Frau sein, sondern wir können einfach so uns zeigen in allen Lebenslagen und sonst was. Und wir können natürlich in Ghostbusters auch jede Menge Spaß haben und wunderbar auch Wummen bedienen. Das finde ich einfach schön. Weiter so, weiter ungeschminkte Frauen. Jetzt und manipulieren genauso, das wollte ich noch ergänzen, ne, Jackie? Hm. Also da geht es ja auch um die Manipulation von Image. Also die ganze Bandbreite ist da wirklich für Frauenrollen jetzt möglich. Das ist toll. Ich will die Stimmung jetzt nicht so ein bisschen runterkochen, aber ich will von einer kurzen Episode erzählen. Ja. Ich sollte mir den Actionfilm Doctor Strange ansehen und war dann auf dem Weg zur Pressevorstellung und habe auf dem halben Weg kehrt gemacht. Ich möchte mit euch so ein bisschen allgemeiner über das Kino sprechen und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Weil mir aufgefallen ist, dass in diesen Mainstream-Filmen, seien es die Superheldenfilme, der Krieg als Status quo etabliert ist. Also ich gucke mir quasi Mainstream-Filme an, die früher eskapistische Momente waren. Ich konnte eine Alltagsflucht begehen und plötzlich sitze ich in diesen Superheldenfilmen und es ist immer Krieg. Und wenn ich dann nach Hause gehe und mir Klaus Kleber oder Karin Mioska im Fernsehen ansehe, sehe ich, der Krieg ist auch hier Status quo. Und dann gibt es plötzlich einen Film wie Patterson von Jim Jarmusch und der erscheint mir dann plötzlich, Jim Jarmusch, das muss man mal sagen, als Eskapismus über einen Busfahrer, der in Patterson, New Jersey rumfährt. Was ist da passiert im Kino, Anke, dass wir nicht mehr so eskapistisch vorgehen können wie vor 30, 40 Jahren? Ja, ich finde das ganz interessant und in dem Zusammenhang auch den Beitrag eben von dem Hollywood-Korrespondenten. Es ist tatsächlich so, dass im Mainstream-Kino Krieg ist und man kann auch vielleicht so die Bewegung wieder statt, also so festmachen. Die Amerikaner verbarrikadieren sich ja gerne immer in ihrem Planwagen und verteidigen ihr Land und das ist aber das gute alte weiße Amerika in Anführungsstrichen gewesen. Und was ich jetzt eben interessant finde, ist, dass das funktioniert nicht mehr so. Wenn in den Krieg gezogen wird, wie jetzt auch bei Star Wars, das ist ja letztlich auch Krieg, es ist eben immer der ganze Schmelztiegel da. Also man kann es nicht mehr so reduzieren. Also da kommen so zwei Komponenten so zusammen. Einerseits diese Urangst, die sicher in Amerika jetzt da ist und wie in den 50er Jahren reflektiert das Kino sicher diese unbewussten Ängste. Zum anderen müssen aber neue Bilder her. Und diese neuen Bilder kommen eben von diesen ganzen Nationalitäten, die auch in Amerika leben. Und deshalb auch eben, was letztes Jahr bei den Oscars losging, dass eben immer mehr gefragt wird, ja, wo sind denn die Schwarzen, diese anderen Bilder, die Afroamerikaner in unserer Gesellschaft? Also da kommen so zwei Bewegungen, eine progressive und eine reaktionäre quasi zusammen. Oder vielleicht ist sie gar nicht reaktionär, sondern vielleicht ist es einfach auch eine Angst, die da ist, die in den Filmen zum Ausdruck kommt. Christoph, deine Meinung, wie positioniert sich das Kino derzeit zum aktuellen Zeitgeschehen? Patrick hat ja eben gesagt, Eskapismus als Form, aber Kino kann ja durchaus auch sehr zeitgenössisch sein. Nur was hat es den Medienbildern noch ergänzend hinzuzufügen? Ich würde zunächst gern mal noch auf die vorherige Frage zurückkommen, nämlich den Status quo, den wir vielleicht in diesen Superheldenfilmen sehen. Ich finde total interessant, dass manche dieser Superhelden, zumindest Robert Downey Jr. als Iron Man und jetzt auch dieser neue Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, das sind ja eigentlich Soziopathen. Das sind Leute, deren Handeln, die Welt in Asche zu legen und sie so ein bisschen zu retten dabei, aber vor allem in Asche zu legen, damit gerechtfertigt wird, dass sie so genial sind. Ne? Aber sie funktionieren sozusagen im Zwischenmenschlichen überhaupt nicht mehr. Und das ist schon so ein bisschen interessant. Vielleicht wird in den nächsten Jahren mehr darüber geredet werden, wie sich das zu so einer medialen Figur wie dem President-Elect verhält, der ja auch wirklich sozusagen jetzt von allen Leuten als bigger than life und irgendwie in den USA als gerechtfertigt beschrieben wird. Also was heißt nicht von allen Leuten, aber von einem substanziellen Teil der Bevölkerung. Ne? Bigger than life und deshalb hat er auch irgendwie eine Berechtigung, jetzt zumindest mal Präsident zu versuchen. Das ist so ein bisschen so eine irre Überlagerung, die mir aufgefallen ist. Entschuldigung, und das Aktuelle, das Zeitgeschehen. Ne? Das ist immer ein bisschen schwer, ne? Vom Kino direkt zu erwarten. Das sind ja ganz lange Vorläufe. Vom Kino direkt zu erwarten, dass eine Reflexion von einer sich verändernden und auch ins Negative sehr stark verändernden Welt zu bringen, dass das Kino sehr schnell hinbekommt. Im amerikanischen Kino ist es so, dass da plötzlich lauter Präsidentenfilme zu sehen sind seit diesem Sommer oder in diesem Jahr. Es wurden allein zwei Filme über Barack Obama gemacht. Im Grunde sind das Heldenfilme. Aber als Biopics, genau. Ja, als Biopics. Also das ist so ein bisschen schwer. Wir werden da so sicherlich mehr Filme sehen. Ich kann für den deutschen Film zum Beispiel sagen, 2015 hat Dietrich Brüggemann mit Heil wirklich eine sehr allumspannende Satire über neue rechte Bewegungen gemacht und wie sie vielleicht nicht wahrgenommen werden, wollte im Kino jetzt nicht unbedingt eine wollten nicht viele Zuschauer sehen zunächst mal. Ne? Also das ist auch wieder die Frage, gehen die Leute dann ins Kino, um eher sich eskapistisch bedienen zu lassen oder sich mit der aktuellen Zeit auseinanderzusetzen? An diesem Beispiel muss man sagen, da ist es zumindest nicht gelungen. Also wir vertrauen quasi auf die seismografische Kraft des Kinos und reden gleich weiter mit Christoph Gröner und Anke Lewig.